Offenbarung Kapitel 11. Und es ward mir ein Rohr gegeben, einem Stecken gleich, und sprach, stehe auf und miss den Tempel Gottes und den Altar und die darinnen anbeten. Aber den innern Chor des Tempels wirf hinaus und miss ihn nicht, denn er ist den Heiden gegeben, und die heilige Stadt werden sie zertreten 42 Monden. Und ich will meine zween Zeugen geben, und sie sollen weissagen 1260 Tage, angetan mit Säcken. Diese sind zween Ölbäume und zwei Fackeln, stehend vor dem Gott der Erde. Und so jemand sie will beleidigen, so gehet das Feuer aus ihrem Munde und verzehret ihre Feinde. Und so jemand sie will beleidigen, der muss also getötet werden. Diese haben Macht, den Himmel zu verschließen, dass es nicht regne in den Tagen ihrer Weissagung. Und haben Macht über das Wasser, zu wandeln im Blut und zu schlagen die Erde mit allerlei Plage, so oft sie wollen. Und wenn sie ihr Zeugnis geendet haben, so wird das Tier, das aus dem Abgrund aufsteiget, mit ihnen einen Streit halten und wird sie überwinden und wird sie töten. Und ihre Leichname werden liegen auf der Gasse der großen Stadt, die da heißt geistlich die Sodom und Ägypten, da unser Herr gekreuziget ist. Und es werden ihre Leichname etliche von den Völkern und Geschlechtern und Sprachen 3 Tage und einen halben sehen und werden ihre Leichname nicht lassen in Gräber legen. Und die auf Erden wohnen, werden sich freuen über sie und wohlleben und Geschenke untereinander senden, denn diese zween Propheten quäleten, die auf Erden wohneten. Und nach 3 Tagen und einem halben fuhr in sie der Geist des Lebens von Gott, und sie traten auf ihre Füße, und eine große Furcht fiel über die, so sie sahen. Und sie hörten eine große Stimme vom Himmel zu ihnen sagen, steiget herauf! Und sie stiegen auf in den Himmel in einer Wolke, und es sahen sie ihre Feinde. Und zu derselbigen Stunde ward ein groß Erdbeben, und das zehnte Teil der Stadt fiel, und wurden getötet in dem Erdbeben 7000 Namen der Menschen. Und die anderen erschraken und gaben Ehre dem Gott des Himmels. Das andere Wehe ist dahin. Siehe, das dritte Wehe kommt schnell. Und der siebente Engel posaunete. Und es wurden große Stimmen im Himmel, die sprachen, es sind die Reiche der Welt unseres Herrn und seines Christus wurden, und er wird regieren von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und die 24 Ältesten, die vor Gott auf ihren Stühlen saßen, fielen auf ihr Angesicht und beteten Gott an und sprachen, wir danken dir, Herr, allmächtiger Gott, der du bist und warst und künftig bist, dass du hast angenommen deine große Kraft und herrschest. Und die Heiden sind zornig worden, und es ist kommen dein Zorn und die Zeit der Toten, zu richten und zu geben den Lohn deinen Knechten, den Propheten und den Heiligen und denen, die deinen Namen fürchten, den Kleinen und den Großen, und zu verderben, die die Erde verderbet haben. Und der Tempel Gottes ward aufgetan im Himmel, und die Arche seines Testaments ward in seinem Tempel gesehen. Und es geschahen Blitze und Stimmen und Donner und Erdbeben und ein großer Hagel.